Zum Weltbevölkerungstag 2017 fand am 11. Juli im Taedonggang Clubhaus für das diplomatische Korps in Pyongyang ein Seminar statt. Daran beteiligten sich die Mitarbeiter des Gesundheitswesens und der betreffenden Bereiche, die Mitglieder der Vertretungen der internationalen Organisationen, wie der Vertreter des UNO-Bevölkerungsfonds und der ständige UNO-Koordinator und ständige Vertreter des UNO-Entwicklungsprogramms sowie die Angehörigen der ausländischen Botschaften in der DVRK. Auf dem Seminar erwähnten die Redner, dass der UNO-Bevölkerungsfonds in diesem Jahr das Motto Familienplanung, Gewährleistung der Rechte des Menschen und soziale Entwicklung dargelegt habe und äußerten die Erwartung, dass das Seminar ein wichtiger Anlass dazu werde, recycelbare Gesundheitsdienste einschließlich der Familienplanung zu intensivieren. Im Anschluss daran gab es Diskussionsreden mit verschiedenen Titeln, wie die Investition in die Familienplanung und über die staatliche Strategie für recycelbare Gesundheit 2017 bis 2021. An demselben Tag gab das Bevölkerungsinstitut die Sondernummer Information über Bevölkerung heraus.